Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Hallo und willkommen zum Krähennest. Ich bin Bernd Pirat und für das Krähennest-Team präsentiere ich euch heute eine Aufzeichnung, die uns dankenswerterweise zur Verfügung gestellt wurde, zu der Informationsveranstaltung von Monika Pieper und Mumble zum Thema kleine Anfragen und wie kann ich von der Basis aus eine kleine Anfrage über die Piratenfraktion an die Landesregierung stellen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören dieses Podcasts. Ja, dann kann ich es nachher meinem Mann noch vorstellen, der hat jetzt gerade keine Zeit und alles erzählen, da fehlt einem doch hinterher die Hälfte. Ja, und vor allem ist es gerade eine Sache, die ist auch so wichtig, da ist es auch ganz gut, wenn man das genauer weiß und auch nochmal nachhören kann, weil ich denke, wenn ich dann zum Beispiel im halben Jahr eine kleine Anfrage vielleicht stellen möchte oder haben möchte, dann weiß ich es eh nicht mehr als sonst. Ihr könnt euch aber, wenn sowas ist, auch immer direkt an mich wenden, das ist kein Problem. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, das ist nett von dir, aber ich könnte mir vorstellen, dass du dann vielleicht manchmal doch ein bisschen überlastet bist, wenn alle immer kommen. Wenn wir es so weit wie möglich schon mal im Vorfeld lösen können, ist bestimmt hilfreich für dich. Das ist es ganz bestimmt. Es hat ja inzwischen auch einige kleine Anfragen gegeben aus der Basis. Das fand ich ganz gut und das hat bisher ganz wunderbar funktioniert. Die haben wir jetzt gestellt. Morgen haben wir, glaube ich, 4 auf dem Plan, die wir rausgeben. Und das System scheint zumindest gut zu funktionieren. Ich sag mal ganz prinzipiell was zur kleinen Anfrage. Es geht darum, dass jeder Abgeordnete das Recht hat, die Landesregierung bestimmte Dinge zu fragen und Auskünfte zu verlangen. Und die Idee von uns war ja einfach, dass das nicht die Abgeordneten tun, sondern dass ihr das über uns macht. Das heißt, wir geben das weiter und die Landesregierung ist verpflichtet, diese Anfragen halt zu beantworten innerhalb von 4 Wochen. Das können natürlich nur Dinge sein, die die Landesregierung in irgendeiner Form betreffen. Also man kann jetzt nicht so rein kommunale Fragen stellen, es sei denn, die Landesregierung soll dazu eine Stellungnahme abgeben. Das geht natürlich auch. Am Anfang dieser kleinen Anfrage soll eine kleine Einführung stehen. Das heißt, das Problem soll sachlich geschildert werden. Und dann kann man 5 Fragen dazu stellen. Wobei man darauf aufpassen muss, dass es wirklich 5 Fragen sind. Manche Leute neigen dazu, 3 Fragen in einer Frage zu verschachteln. Also man muss ganz klar 5 Fragen dazu stellen, die dann beantwortet werden. Ja, ich hatte bei den Sachen, die ich heute jetzt gesehen habe, schon mal reingesehen und habe festgestellt, es ist doch nicht so ganz einfach, dass immer wieder Meinungen reingehen. Ich denke, das mit den Formulierungen muss man wahrscheinlich doch eine Weile üben. Ja, wir haben auch ein oder zweimal was zurückbekommen, wo genau das passiert ist, aber das ist sicherlich eine Sache der Übung und wir haben das inzwischen drauf. Also mein Mitarbeiter, der Björn, der guckt sich die jetzt an und schreibt die dann notfalls auch so rum, dass es funktioniert. Also jetzt haben wir den Bogen auch raus, das geht ganz gut. Das klingt schön. Habt ihr denn konkrete Sachen, die ihr gerne anfragen würdet? Also ich persönlich wollte eigentlich erstmal nur so prinzipiell wissen. Ich war ja auch bei den 50 Piraten dabei und ich dachte, das höre ich mal mir genauer an. Hab ja auch die einen Sachen gelesen und dachte, hör mal noch zu, was du sonst noch dazu erzählst. Also ich kann ja mal so ein paar Beispiele nennen. Ich habe heute eine kleine Anfrage geschrieben, weil hier in Bochum einige Sachen auf Schulebene nicht so gut laufen. Ich weiß hier in Bochum, dass wir ganz viele Burnout-Leute haben, die halt langfristig erkrankt sind. Und ich habe jetzt eine Anfrage an die Landesregierung gestellt, ob es konkrete Zahlen darüber gibt, wie viele Lehrer mit Burnout nicht im Unterricht sind und wie sie gedenken, diesen Unterrichtsausfall aufzuheben oder wie sie da Vertretungsleute einsetzen und was sie auf Dauer gegen die vermehrte Burnout Anzahl in Schulen machen wollen. Also das ist so ein Beispiel dafür, wie man halt aus einem lokalen Problem, was man kennt, einfach dann auch an die Landesregierung rangehen kann. Da bin ich mal gespannt auf die Antwort. Es hat schon mal so eine ähnliche Anfrage gegeben von 2006. Das ist aus der FDP schon mal was gekommen. Und vielleicht ist das auch noch hilfreich, wenn ihr im Landtag bei Dokumenten guckt, da könnt ihr auch kleine Anfragen einsehen. Da könnt ihr auch gucken, welche Anfragen schon gestellt worden sind. Sucht vielleicht was, was eurem Thema ähnelt, dann kann man sicherlich passagenweise da auch was von übernehmen. Also man muss nicht immer das Rad neu erfinden, sondern einfach auch gucken, was gibt es denn eigentlich schon und wo kann ich mich vielleicht dran anlehnen. Wo findet man dann die Antworten, wenn die dann kommen? Die müssen auch dort zu finden sein. Also diese kleinen Anfragen, also ich kann das jetzt nur von mir sagen, wir bekommen einmal die kleinen Anfragen zugeschickt und dann kriegen wir die mit Antwort nochmal zugeschickt. Also wenn die Landesregierung eine Antwort geschrieben hat. Aber die sind angeblich, also ich weiß nicht wo genau, aber die sind auch im Internet beim Landtag, müsst ihr die finden. Unter Dokumente müsst ihr da gucken. Und es gehen also im Landtag, ich würde sagen, täglich im Moment so 10 kleine Anfragen ein an die Landesregierung von den verschiedenen Fraktionen. Und ihr müsst euch auch überhaupt keine Sorgen machen, dass ihr das irgendwie wunders wie toll formulieren müsst. Die sind einfach ganz schlicht zum Teil geschrieben. Einfach wirklich die Fragen stellen, die ihr habt. Da ist nichts Schlimmes. Man muss da nicht irgendwie in so einem Beamtendeutsch verfallen oder so. Das braucht man nicht. So nach dem Motto, Hauptsache Frage, aber keine Meinung. Ja, also es soll schon so sein, dass die Fragen müssen schon wirklich sachlich sein und die Landesregierung muss natürlich eine Chance haben, darauf zu reagieren. Also ich weiß inzwischen zwei Abgeordnete, die neigen tatsächlich dazu, so ganz polemische Fragen zu stellen. Aber das ist ja eigentlich nicht unser Ansinnen. Also ich denke, wir möchten ja wirklich eine Information haben. Vielleicht auch eine Information, die euch auf lokaler Ebene wirklich hilft. Ne? Wenn ihr mal so in Lokalpolitik guckt, dann sind das ganz viele Dinge, die auch von der Landesregierung gefördert werden oder so. Und da muss man dann einfach sich mal hinterklemmen. Ich glaube schon, dass man da an ganz interessante Informationen auch kommen kann, wo man dann eigentlich dann lokal auch wieder ein bisschen Stimmung oder Druck machen kann oder mit an die Öffentlichkeit gehen kann. Aber die Seite von der Antragsfabrik, die kennt ihr alle. Ich habe sie heute entdeckt, habe sie mir auch gleich hier abgespeichert mit Lesezeichen. Jo, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und wir würden halt auch, wenn so Anfragen kommen und wenn da was, also wir würden natürlich dann auch Kontakt mit euch aufnehmen und sagen, wir machen das noch. Oder wir haben von uns aus überlegt, dass wir die Anfragen dann thematisch dem Abgeordneten zuordnen, der im Grunde so in dem Ausschuss sitzt, der für das Thema so zuständig ist, dass der dann, sage ich mal, das auch ein Stück weit betreuen kann und mitgucken kann. Die Anträge sind aber auf eurer Piratenpartei-NRW.de Seite nicht verlinkt, oder? Nee, ich glaube nicht, dass sie da schon drauf sind. Das ist so eine Baustelle, die haben wir heute nochmal besprochen. Also die ganze Seite wird umgestellt. Da wird sicherlich einiges passieren, aber es ist eine gute Idee. Die könnten wir da eigentlich drauf verlinken. Im Moment haben wir sie nur bei uns im Ordner gespeichert, alle unsere Anfragen. Aber ich sag, gebe das mal morgen weiter. Da hast du eigentlich recht. Das wäre ja interessant, die irgendwie da zu verlinken. Auch wenn du mich jetzt wieder hassen wirst, Monika, wir können darüber auch gerne einen Podcast machen, den ihr da auch hinstellen könnt. Da müssen die Leute nicht immer wieder alles fragen, sondern können sich es einfach anhören. Ich glaube, irgendjemand, Bernd, nimmt das hier gerade schon auf, aber wir können natürlich selbstverständlich einen Podcast dazu machen. Ja, wenn du einen aufnimmst, kann ich jetzt leider vom Handy aus nicht sehen. Ist das Krennest immer dankbar, solche Aufnahmen zur Verfügung gestellt zu bekommen? Das weiß ich doch. Also ich nehme gerade schon auf und papp's gleich in Dropbox oder ähnliches, dann kriegst du es. Supi, danke. Ja, wenn ihr, ne, fragt, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr sonst irgendwie was wissen wollt, da aus dem Landtag, gerne. Was macht ihr jetzt eigentlich in der Sommerpause so? Könnte ja die Vermutung aufkommen, dass nichts passiert, aber ich weiß, dass sie sehr viel macht. Erzähl mal aus dem Nähkästchen. Ich sage jetzt einfach mal, was ich heute gemacht habe. Ich war heute um 7:30 im Landtag, habe bis 8:30, 9:15 meine Mails bearbeitet, habe die Fraktionssitzung vorbereitet, habe also das Pad angelegt und die Tagesordnungspunkte reingetan, habe dann von 10 bis um 12 Vorstandssitzung gehabt, hatte um 12 Uhr ein Vorstellungsgespräch, habe dann mich mit der neuen Sekretärin unterhalten, hatte um 15 Uhr ein Vorstellungsgespräch, habe dann den Rest meiner Mails erledigt und bin dann um 5:30 nach Hause gefahren. Wow. Also das ist im Moment halt so, dass wir uns ganz viel mit Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen auseinandersetzen. Wir hatten insgesamt, glaube ich, 160 Bewerbungen und ich muss gestehen, wir haben zum Teil auch den Überblick verloren, weil sich ganz viele Leute für ganz viele Dinge beworben haben. Und da wir das mit mehreren Leuten natürlich gesichtet haben, sind dann, ne, einmal Sachen irgendwie untergegangen oder es sind andere Sachen, die dann irgendwie von zwei Leuten bearbeitet worden, weil das im Grunde wir in solchen Dingen alle keine Routine haben. Aber so langsam ist da Land in Sicht. Wir haben seit heute die Sekretärinnenposten sind komplett. Wir haben seit gestern einen wissenschaftlichen Mitarbeiter für Bauen und Verkehr. Wir haben, glaube ich, jetzt auch einen für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Umweltschutz. Also so langsam, aber sicher, ja, entsteht jetzt das Team. Und das wird sicherlich noch bis Ende August, denke ich, wird sich das hinziehen. Und ich hoffe, dass wir dann irgendwann komplett sind. Was uns noch fehlt, also wenn ihr da irgendjemand kennt, wisst oder sowas, da mache ich ja Werbung früher. Wir brauchen immer noch einen Fraktionsgeschäftsführer. Naja, bei den Anforderungen, die ihr an den Letzten gestellt habt, ist das kein Wunder, dass er da nur wenige kriegt. Ja, das ist so. Und wir sind im Grunde schon fast dabei zu sagen, dass das zwei Leute sind. Also das ist so viel, dass das wahrscheinlich oder eventuell gar nicht einer leisten kann. Wobei, ja, was heißt Problem ist jetzt falsch, aber da wir keinen Fraktionsgeschäftsführer haben, mache ich im Moment halt die ganzen Finanzen von der Fraktion und ich bin dadurch halt dafür zuständig, dass das Budget auch stimmt. und im Moment so ein bisschen dabei auch den Deckel drauf zu halten, weil wir müssen auch aufpassen, dass wir mit dem Budget hinkommen und nicht irgendwann da stehen und sagen, oh, jetzt haben wir leider kein Geld mehr. Ja, ich habe das halt auch noch nie gemacht, ne, mit so viel Geld hantiert, und das ist alles nicht so ganz, ganz einfach. Also es fängt ja mit solchen Sachen an, die Leute müssen sozialversichert werden und. Da hilft mir jetzt Gott sei Dank die Kerstin Brinkmann, weil die macht jetzt die Buchhaltung so ein bisschen und meldet die Leute an. Also es ist einfach im Moment ein ganzer Rattenschwanz an Verwaltung auch zu erledigen. Ihr seid ja die Arbeitgeber, und deshalb ist die ganze Geschichte dann über die Fraktion zu machen. Genau, also ne, wir haben also heute zum Beispiel Dinge diskutiert, wir werden also über 20 Leute beschäftigen, das ist im Grunde ja wie so ein mittelständisches Unternehmen, sag ich mal, und wir haben heute darüber gesprochen, dass man ab 20 Mitarbeitern sicherlich auch jemanden einstellen sollte, der eine Schwerbeschädigung hat, sonst muss man eine Strafe bezahlen. Das sind alles so arbeitsrechtliche Dinge, mit denen wir uns jetzt befassen, und von uns hat da jetzt niemand, sag ich mal, so viel Erfahrung mit. Da arbeiten wir uns natürlich jetzt auch ein und informieren uns, wie sowas alles vonstatten gehen kann. Aber ich hoffe, dass das dann mal alles besser wird, wenn wir diese ganzen Posten besetzt haben und irgendwie so die Aufgaben ganz klar verteilt sind. Ich sehe dem eigentlich ganz entspannt entgegen. Das schaffen wir schon. Also ich glaube, dass wir bisher wirklich auch gute Leute gefunden haben. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass wir ein Sommerfest planen. Ich habe es vorhin gelesen, 24. oder 31. August, richtig? Es wird auf den 31. August hinauslaufen. Wir werden von den anderen Fraktionen die Abgeordneten einladen. Wir werden aber auch, ich schätze, das werden 300 Karten werden, die wir halt hier in der bei den Piraten NRW verlosen, weil eine andere Chance haben wir nicht, als sie zu verlosen. Sonst wird es einfach zu viel und zu teuer. Und dann werden wir unten in der Kantine mit der Terrasse draußen am 31. halt ein Sommerfest machen. Aber die Modalitäten der Verlosung, die kenne ich noch nicht. Da arbeitet irgendwie jemand dran und wir gucken, wie wir das irgendwie möglichst fair gestalten. Ich habe jetzt neulich was gelesen. Mach du. Ich wollte nur zu dem Los sagen, alles in einen Pott und dann irgendeine Fee auswählen und dann ziehen. Anders wird es wohl kaum gehen. Ja, irgendwie so. Irgendwie so wird das dann funktionieren. Das denke ich auch. Ich frage nochmal eben. Ich Frau Kraft vorschlagen. Ich würde jetzt gerne nochmal fragen, weil ein paar neue dazugekommen sind, ob es noch irgendwie was zu den kleinen Anfragen gibt. Vielleicht ist da irgendjemand noch dazugekommen, weil er dazu noch was wissen möchte. Dann würde ich das jetzt an dieser Stelle nochmal gerne sagen. Also ich würde halt sagen, dass es irgendwo auf eurer Seite da auch eine Unterseite zu geben soll, wo mal ein kleines Beispiel quasi ist, dass die Leute sehen, dass es halt wirklich ohne Beamtendeutsch geht. Und dass da aber auch dann irgendwo die kleinen Anfragen, die halt von den Piraten gekommen sind, gesammelt werden und auch die Antworten darauf. Solche Sachen sind halt auch immer wieder ganz interessant, wenn irgendwelche Reporter irgendwann nachfragen, ne? Also da werde ich mich auf jeden Fall morgen drum kümmern, dass das passiert. Das ist wirklich auch manchmal so, dass ja wir nicht drauf kommen, ne, dass das eigentlich Sinn macht. Ich bin heute angesprochen worden, warum wir nicht auf unsere Seite setzen, welche Positionen inzwischen vergeben sind oder wo wir Leute eingestellt haben. Natürlich können wir das tun, aber es ist keine böse Absicht. Es ist einfach so, dass man das im Alltagsgeschäft nicht immer so im Blick hat. Und deshalb sind wir halt auch dankbar für solche Hinweise. Dann können wir das halt auch machen. Das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Arbeit, das auf die Seite zu setzen. Guten Abend. Hallo. Ist gerade ein Thema fertig? Ja, bitte. Ja, wir haben einen intelligenten Stromzähler bei uns eingesetzt bekommen, ohne gefragt zu werden. Und ich weiß nicht, wer das schon kennt, der gibt Impulse über das Stromnetz an den Strombetreiber und sendet ständig, welchen Strom man verbraucht. Hörst du mich noch? Ja. Man braucht also nicht mehr abzählen. Das wurde mir also nicht gesagt. Der Zähler wurde eingebaut. Sie brauchen einen neuen Zähler. Und hinterher stelle ich fest, dass das ein sogenannter Smart Meter ist. In Wikipedia steht da einiges Negatives. Also, man kann natürlich rausfinden, wann der Strom gestiegen ist. Das heißt, wann ist man morgens aufgestanden? Wann kocht man mittags? Ist man in Urlaub, weil der Strom dann gleichmäßig nur für den Kühlschrank läuft und so weiter. Und jetzt ist die Frage, reicht das vielleicht für so eine kleine Anfrage, dass man fragt, wie sieht der Datenschutz für diese Smart Meter aus und kann dagegen vorgegangen werden, beziehungsweise kann man das noch nachträglich wieder rückgängig machen? Man müsste sich dazu die aktuelle Gesetzeslage angucken. Ich bin da in dem Thema nicht so ganz drin, habe aber mal gehört, dass es sogar bei einigen dazu geführt hat, dass dann auch die Miete erhöht wurde, obwohl die Mieter dieses Ding überhaupt nicht haben wollten. Ich weiß, dass es da zu diesem Thema schon irgendwie, ja, sag ich mal, irgendwelche Artikel oder so gegeben hat. Und ich meine, ich hätte auch irgendwie mal was vom Mieterforum Ruhr gehört, dass die da auch mal was zu gemacht haben. Bevor wir so eine kleine Anfrage machen, müssten wir halt erst ein paar Informationen einholen, wie der gesetzliche Stand ist. Dann kann man das sicherlich machen. Vielleicht informierst du dich einfach mal genau, wie da die gesetzlichen Bestimmungen sind. Das ist schon bekannt. Das ist dieses Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung. Und da geht es um einen Paragraph 21d, ENWG heißt das Gesetz. Wir haben also konkret schon Nachteile dadurch gehabt, weil wir eine Lampe hatten mit Touchpen oder einen Touch-Dimmer, so heißt das. Und dieser Touch-Dimmer, wenn man den also die Lampe berührt, dann geht er an und heller und dunkler und wieder aus und so. Und diese Lampe, geht dann immer von selber an und aus, weil eben diese Stromimpulse auch diese Lampen an- und ausmachen. Und was ich jetzt erst in Wikipedia gelesen habe heute, dass auch dadurch der Eigenenergieverbrauch erhöht wird. Ja, und du könntest jetzt an die Landesregierung, wie du sagtest, ist die Chance einfach, ne, die Frage zu stellen, ob die Landesregierung ein Problem darin sieht, dass der Datenschutz verletzt wird und wie die Landesregierung dafür sorgen will, dass der Mieter halt davor geschützt wird, dass solche Informationen zum Beispiel für irgendwelche Werbefirmen oder so genutzt wird. Also da kann man schon eine Anfrage draus basteln, ganz bestimmt. Ja, das ist eben die Frage, weil es ja ein Bundesgesetz ist. Was hat das Land damit zu tun, kann man fragen. Ja, aber letztendlich... Verbraucherschutz. Genau, also letztendlich ist das Land ja verpflichtet, diese Gesetze umzusetzen, aber du hast ja auch Rechte. Wie du sagst, Datenschutz, Verbraucherschutz, darauf kann man ja die Fragen abzielen, ne? Ob sie den Verbraucher dabei geschützt sind oder wie sie den Verbraucher schützen, damit mit diesen Daten kein Missbrauch getrieben wird. Das ist doch eine schöne Frage. Okay, was soll ich tun und soll ich das hinschicken? Du schreibst diesen Ist-Stand einfach auf, dass viele Mieter, also ich würde das immer so ein bisschen verallgemeinern, dass viele Mieter damit Probleme haben und sagst so 2, 3 Beispiele und dann deshalb stelle ich der Landesregierung folgende Frage und dann schreibst du erstens, ne, sieht die Landesregierung den Verbrauch, den Datenschutz gefährdet? Wie will die Landesregierung die Verbraucher davor schützen, dass mit diesen Daten nicht missbräuchlich umgegangen wird? Wir formulieren das dann irgendwie bei uns noch nett um und wenn du das hier auf die Seite der Antragsfabrik stellst, dann kommt das auch bei uns an, dann können wir das bearbeiten. Wo ist die Seite? Wie finde ich die? Bernd, kannst du die einstellen? Ach, sorry, ich brauche mal ein bisschen länger, wenn ich mit dem Handy unterwegs bin. Wenn wir das hier veröffentlichen, würde ich das über den Blog des Greenness sowieso machen, da kann ich den in den Fließtext mit reinbringen und auch nochmal hinterher als Moderation einsprechen. Also bei mir dauert es einfach zu lange, bis ich die gefunden habe. Kann ich dir denn die E-Mail direkt schicken? Ist schon drin, hier. Ist schon unten links drin. Okay, von meiner eigenen Frau. Gut. Sonst kann ich das ja dir per Mail erstmal schicken, oder? Das kannst du natürlich auch tun, das ist kein Problem. Alles klar, Dankeschön. Bitte. Eben kam von Marbo, glaube ich, noch eine Frage zur Open Data, aber nur per Text. Sehe ich nicht. Also ich sehe keine Textnachricht. Ich finde es gerade auch nicht. Der war doch auch gerade hier, der Matthias, oder? Na, der ist gerade zur Geschäftsordnung rüber gewechselt oder so. Okay. Übrigens, falls ich mal noch einfügen darf, ich war ja einer von diesen 50 Piraten, die 20 besuchten und Moni, du hast das ganz toll gemacht. Danke sehr. Ich mache das auch sehr gerne, muss ich gestehen. Das ist so ein bisschen was anderes als im Büro sitzen. Also wir haben den nächsten Termin, der ist am 12. September, habe ich den gebucht. Da können wir halt wieder 50 Leute einladen und wir werden das wieder per Losverfahren machen. Und wir werden das bestimmt so 3, 4 Mal im Jahr machen, sodass dann nach der Zeit jeder, der da mal gucken wollte, auch kommen kann. Weil ich finde, das ist schon ein Unterschied, ob man hört, was wir da machen oder wenn man einfach mal einmal dort gewesen ist und auch genau weiß, wo wir da sitzen. Also ich finde, dann kann man sich auch eher ein Bild machen, was da los ist, wie wenn man das halt nur hier aus dem Mumble oder von der Mailingliste weiß. Das ist richtig. Ich würde mal ganz kurz dazwischen rechnen. Bernd, kommst du in unseren AK-Kommunalraum? Dann können wir uns ums Glasverbot kümmern. Danke. Oh, ich glaube, ich habe hier einen Raum weggenommen. Falls Steffen noch da ist, sobald mein Rechner hochgefahren ist und ich ordentlich navigieren kann. Okay, kein Problem. Wir sind im Subraum. Ja, sorry, tut mir leid, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Es ist die nächste Frage, ob wir nicht hier von der Fraktion auch einen Raum einrichten sollten. Wir hatten ja eigentlich auch geplant, so einmal in der Woche, dass wenigstens zwei von uns dann hier sind, einfach zum Quatschen und zum Fragen beantworten. Ein Raum 20 Braten anlegen sollte doch eigentlich Schmach sein. Ja, ist es bestimmt, aber nicht von mir, weil ich ja technisch völlig unbegabt bin. Ich kann's auch nicht. Sagt dem Björn Bescheid, der kennt jemand, der es hier einrichten kann. Ja, aber den Björn sehe ich ja auch ab und zu. Ich weiß nicht, ob das schon gefragt worden ist. Wie sieht es aus jetzt mit dem Raucherschutz? Ja, das Gesetz ist auf dem Weg. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat die SPD aufgrund jetzt nicht nur wegen unseres Widerspruchs, sondern auch, weil halt die CDU und FDP ja auch Theater gemacht haben, von den Gaststätten kommt massiver Widerstand, einfach weil ganz viele unheimlich viel Geld investiert haben, um irgendwelche Trennwände zu ziehen, Rauchabzugsmaßnahmen zu ergreifen. Die haben sich da verschuldet und wenn das jetzt wirklich so scharf kommt, dann haben die das alles völlig umsonst investiert, müssen aber natürlich weiterhin die Kredite abbezahlen, was ich auch äußerst fragwürdig finde. Und die SPD überlegt wohl, ob sie halt nicht ganz so scharf das formuliert, wie die Grünen das gerne hätte. Also ich glaube, das ist ein bisschen so eine Spielwiese, die man so den Grünen überlassen hat und wo man jetzt aber sagt, nee Leute, ne, so ganz so, wie die Grünen das möchten, geht es auch nicht. Aber dieses Gesetz wird, also das war jetzt ein Antrag auf ein Gesetz und dieses Gesetz wird jetzt die Landesregierung beschließen und die werden das aufsetzen und dieses Gesetz geht dann wieder in den Landtag, geht in zwei Lesungen wieder in die Ausschüsse und wird dann nochmal beraten, bevor es abschließend abgestimmt wird. Das ist so der normale Lauf. Naja, wenn man mitbekommt, dass ab und zu Gesetze nur noch abgestimmt wird und nicht mehr beraten und dann plötzlich was völlig anderes drinsteht, als alle dachten. Das kann so nicht passieren. Also das bestimmen die Fraktionen. Und wenn ich sage, oder jetzt nicht nur ich, also ich bin ja in dieser PGF-Runde, da wird die Tagesordnung gemacht von der Plenarsitzung, da wird auch geguckt, wie beraten wird. Und wenn ich sage, wir brauchen eine Beratung für und Redezeiten für, dann kriege ich die auch. Also da kann keiner sagen, geht keiner her und sagt, das wird nicht beraten. Ich denke, Nichtraucherschutz ist auch ein Gesetz, das eh heiß diskutiert wird, das ohne Beratung sowieso nicht gehen würde. Das sind eher andere Sachen, wo sich viele Leute keine Gedanken drum machen. Das muss ich auch gestehen. Es sind irgendwie so zwei, drei Sachen gewesen. Da wurden Gesetze verändert, irgendwie, weiß ich nicht, zum Hygieneschutz bei ich weiß nicht was für Mitteln, wo dann von uns auch alle die Schulter gezuckt haben und gesagt haben, haben wir noch nie gehört, was ist das denn? Und da macht es keinen Sinn, dazu eine Redezeit oder eine Beratung zu verlangen, wenn man selber nicht weiß, was man dazu sagen soll. Also das wird uns sicherlich in ein paar Monaten nicht mehr passieren, weil wir dann besser eingearbeitet sind und wissen, was da für Sachen kommen und auch die entsprechenden Leute haben, die sich das anschauen. Ja, wenn mal die Aufteilung funktioniert, dass jeder weiß, in welchem Bereich er sich durcharbeitet und dann also wenigstens. Das haben wir. Also wir haben die Ausschüsse ja verteilt und es ist schon klar, wer wo zuständig ist. Was uns jetzt fehlt, sind zum Teil die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die halt die Zeit haben, sich in diese Gesetze einzuarbeiten, zu gucken, was ist da eigentlich das letzte Jahr gelaufen, wie ist die Entwicklung dieses Gesetzes, was sagen die Verbände dazu, welche Stellungnahmen gibt es dazu, dass man dann eine eigene Meinung, die sachlich fundiert ist, die muss man dann ja irgendwie haben und das schaffen wir im Moment nur die Abgeordneten nicht. Dafür brauchen wir halt diese wissenschaftlichen Mitarbeiter. Was sicherlich auch interessante Aufgaben sind. Ja, ohne Frage. Aber ich glaube, dieser wissenschaftliche Mitarbeiter, also mein Job, glaube ich, wäre das nicht, weil das ist tatsächlich sich stundenlang in Material einarbeiten, ganz viel lesen, ganz viel rausschreiben, ganz viel miteinander vergleichen, ganz viel Quellenrecherche. Also ich meine, das hat ja jeder während seines Studiums gemacht, aber so vom Job her möchte ich das ehrlich gestanden nicht machen. Ich schätze mal, die Leute, die sich dafür beworben haben, die sehen das ein bisschen anders, hoffentlich. Sonst wären ich hoffe, sie ja fehl am Platz. Ja, na klar. Also das sind schon Leute, die auch an der Uni irgendwie ne, wissenschaftlich arbeiten und die das halt gerne tun. Aber ich denke, das ist halt auch ein Job, wo man sehr, sehr viel Zeit alleine verbringt und wirklich sich in Bücher oder in irgendwelche Quellen vertieft. So, ich werde mich jetzt nach oben verabschieden. Derjenige, der das hier aufnimmt, kann er mir das dann per Mail schicken? Also den Link? Upitz ist wohl irgendwie gerade nicht greifbar, aber ich kann das dann ja auch irgendwie gucken, dass ich das irgendwo hinsetze, dass du das kriegst und dann schicke ich dir das. Super, Adresse ist bernd.pirat@gmx.de. Ansonsten einfach ansprechen hier. Bis dann. Klappt schon. Ja, wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen. Tja, im Moment nicht. Ach ja, ich habe da auch noch was, aber das ist sehr kompliziert. Ich kann es aber trotzdem mal ansprechen. Wenn man Rente beantragt, dann kann man bei der Rentenversicherung, der deutschen Rentenversicherung, vorher einen Antrag stellen, ob das Geld mit Beginn der Rente ausgezahlt wird oder 3 Monate später. Bei Rentenbeginnauszahlung, dann wird eine sogenannte Hochrechnung gemacht. Man hat ja die letzten Werte noch nicht. Und dabei wird ein Zwölftel der letzten Zeit gerechnet, immer pro Monat. Was dabei nicht rauskommt, ist, dass auch das Weihnachtsgeld auch nur ein Zwölftel genommen wird. Und je nachdem, in welchem Zeitraum das ist, hat man dann zu wenig Rente. Im konkreten Fall war das bei mir 1,50 Euro ungefähr. Die Frage ist, kann man das überhaupt zulassen? Ich habe dagegen geklagt und auch gewonnen. Da wurde mir 1,50 Euro nachzahlt. Aber ich finde das eine Riesenschweinerei. Hat allerdings auch nichts mit dem Land, sondern mit dem Bund zu tun. Ja, da weiß ich das auch nicht. Also das ist dann ja ein Bundesgesetz und da werden wir hier ja keinen Einfluss drauf haben in NRW. Ja, das sehe ich auch so. Das heißt aber ja nicht, dass man das nicht durchaus kritisieren kann. Ja, ja, nur es ist also, die Berechnung ist sehr kompliziert. Man versteht das ja kaum. Auch der Text, den die Bundesanstalt da macht, ist übrigens kein Gesetz, sondern das ist eine Festlegung der Rentenanstalt, die einfach sagt, wenn du früher Geld haben willst, pünktlich zur Rente, dann machen wir eine Hochrechnung. Ja. Bist du damit einverstanden? Und wenn man nachher sagt, nee, das habe ich aber so nicht gesehen, dass man zu wenig jetzt hat, dann sagen die, ja, du so hast ja schließlich zugestimmt. Also da bin ich auch überfragt. Das ist auch wirklich überhaupt gar nicht mein Gebiet. Und da wüsste ich jetzt auch nicht, was man dagegen tun könnte. Ja, man kann nur eins tun, dagegen klagen als Einzelgeschichte. Und dann, was der Aufwand an Zeit aber ist und an finanziell, man muss ja auch den Rechtsanwalt bezahlen, man kriegt das zwar zurück, aber zum Beispiel, wenn eine Fahrt zum Landesgericht stattfindet, kriegt man es bezahlt. Wenn es aber erstmal das Gericht davor ist, dann muss man also dem seine Fahrkosten zum Beispiel dann zahlen, wenn es unter, ich glaube, 50 Kilometer ist und so. Also das kommt erst in Jahrzehnten raus bei 1 Euro so und so viel. Nochmal, du hast dann 1,50 Euro bekommen. Und auch nachgezahlt bekommen, ja, seit Rentenbeginn. Also pro Monat? Richtig. Okay. Das ist so minimal, dass ja keiner das normal macht. Aber es ist eine Prinzipsache und uns ging es auch ums Prinzip, dass man hier verarscht wird. Und man muss also dann vor Gericht gehen und Landesgericht und so und dann sagen die irgendwann ja. Ja, aber wenn man das mal hochrechnet, es ist ja so, dass das wahrscheinlich Millionen von Leute betrifft, ne? Bingo. Und da wäre es dann ja schon eine Sache, die ich vielleicht hier so an, ich weiß nicht, ob wir so eine Bundes-AG-Arbeit haben, da würde ich mich doch mal dran wenden und sowas mal sagen, weil dann ist es ja letztendlich unglaublich viel Geld, um das es da geht. Du bist ausgefallen. Ich würde das wirklich mal irgendwo, ich weiß nicht, gibt es auf Bundesebene so eine AG, die sich damit beschäftigt? Das weiß ich gar nicht. Udo, weißt du das? Entschuldigung, nochmal. Weißt du, ob es auf Bundesebene so eine AG gibt, so eine AG Arbeit und Soziales oder so? Uff, nee, da weiß ich nicht. Ich kann mal schnell gucken. Also ich würde mich dann im Ernstfall an so eine AG wenden und mal gucken, ob die nicht mal eine Anfrage stellen können, einfach auch an die Rentenanstalt. Ich glaube, ich habe hier viele Leute jetzt verärgert mit diesem Thema. Es sind ja keine mehr da. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil wir jetzt zu den kleinen Anfragen eigentlich alles gesagt haben und jeder ungefähr weiß, worum es da geht. Okay. Okay, ich klinke mich dann auch aus und schreibe dir das Entsprechende, was wir eben durchgesprochen haben. Ja, gerne. Dann werde ich mal versuchen, das Aufgenommene zu speichern und Bernd und dir zukommen zu lassen. Ja, danke, dass du da warst. Keine Ursache. Ich fand's auch nett. Dann würde ich nämlich auch hier gleich in den Kreis der Bochumer hochgehen und da Kommunalpolitik weitermachen. Okay. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Gleichfalls. Vielen Dank. Tschö. Tschüss. Tschüss.